Erster Jahwe sagt, zu dieser Zeit wird man die Knochen der Könige von Juda und ihrer wichtigen Leute aus den Gräbern nehmen. Auch die Knochen der Priester, Propheten und Bewohner Jerusalems. Zweiter Mann wird sie vor die Sonne, den Mond und die Sterne legen. Diese haben sie geliebt und angebetet. Die Knochen werden nicht gesammelt oder begraben. Sie werden wie Dünger auf dem Feld sein. Dritter Jahwe, der Herr, sagt, dann werden die Menschen, die von diesem schlechten Volk übrig bleiben, den Tod besser finden als das Leben. Das gilt für alle Orte, wohin ich sie geschickt habe. Vierter Jahwe sagt zu ihnen, fällt man hin, ohne wieder aufzustehen? Oder dreht man sich weg, ohne zurückzukommen? Fünfter, warum hat sich dieses Volk immer wieder von mir abgewandt? Warum glauben sie Lügen und wollen nicht zurückkommen? Sechster, ich habe gehört, sie sagen Lügen. Keiner ist traurig über seine schlechten Taten und fragt, was habe ich getan? Sie sind alle weggelaufen, wie ein Pferd in den Kampf rennt. Siebter, sogar der Storch am Himmel kennt seine Flugzeiten. Die Turteltaube, Schwalbe und der Kranich kommen zur richtigen Zeit zurück. Aber mein Volk kennt Jahwes Gesetze nicht. Achter, wie könnt ihr sagen, wir sind weise und kennen Jahwes Gesetz? Aber die Lügen der Schreiber haben es geändert. Neunter, die Weisen werden sich schämen. Sie werden erschrecken und gefangen werden. Sie haben Jahwes Wort nicht beachtet. Was für eine Weisheit haben sie jetzt noch? Zehnter, darum werde ich ihre Frauen anderen geben und ihre Felder den Feinden. Denn alle, vom Jüngsten bis zum Ältesten, wollen nur Geld. Propheten und Priester lügen und betrügen alle. Elfter, sie wollen die Verletzungen meines Volkes schnell heilen. Sie rufen, Frieden, Frieden. Aber es gibt keinen Frieden. Zwölfter, sie werden sich schämen müssen, weil sie schlimme Dinge getan haben. Aber sie schämen sich nicht mehr. Darum werden sie mit den anderen fallen. Jahwe sagt, wenn die Zeit ihrer Strafe kommt, werden sie fallen. 13. Jahwe sagt, ich werde sie sammeln und wegschicken. Es gibt keine Trauben am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum. Das Laub ist verwelkt. Ich habe schon Feinde geschickt, die alles wegnehmen sollen. 14. Warum bleiben wir hier? Lasst uns in die starken Städte gehen und dort sterben. Denn Jahwe, unser Gott, lässt uns sterben. Er gibt uns giftiges Wasser, weil wir gegen Jahwe gesündigt haben. 15. Warum sollen wir noch auf Rettung warten? Es gibt nichts Gutes mehr. Wir warten auf Heilung, aber es kommt nur Angst. 16. Von denen hört man schon das Schnauben der Pferde. Das laute Wiehern der Pferde lässt das ganze Land zittern. Sie kommen und zerstören das Land und alles darin, die Stadt und ihre Bewohner. 17. Jahwe sagt, ich sende Schlangen unter euch, die man nicht vertreiben kann. Sie werden euch beißen. 18. Wie könnte ich fröhlich sein bei so viel Leid? Mein Herz ist sehr traurig. 19. Hört. Mein Volk schreit laut aus einem fernen Land, ist Jahwe nicht in Zion? Ist ihr König nicht bei ihnen? Sie haben mich wütend gemacht mit ihren Götzenbildern und fremden Göttern. 20. Die Ernte ist vorbei, die Obsternte ist zu Ende. Aber uns wurde nicht geholfen. 21. Weil mein Volk zerstört ist, bin ich auch zerstört. Ich bin sehr traurig und habe große Angst. 22. Gibt es keine Medizin mehr in Gilead? Oder ist kein Arzt mehr da? Warum wird meinem Volk nicht geholfen? 23. Ich wünschte, mein Kopf wäre Wasser und meine Augen Tränenquellen. Dann könnte ich Tag und Nacht die Toten meines Volkes beweinen.